Willkommen beim Hörspiel. In unserer Reihe Gletschertheater stellen wir Ihnen heute Abend eine Produktion des norwegischen Autors Jon Fosse vor. Da kommt noch wer. Ein Paar auf dem Land in seinem Traumhaus, weit weg von allen anderen, in der Einsamkeit der Natur. Doch die Idylle trügt. Die Rückkehr ins Paradies misslingt. Der Wirklichkeit gewordene Traum erzeugt eine innere Unruhe. Kommt da noch wer? Und als tatsächlich noch ein Dritter dazustößt, kippt die erzwungene Balance. Jon Fosses Stück bewegt sich zwischen Groteske und Beckettschem Endzeitdrama. Doch hören Sie nun selbst. Da kommt noch wer, von Jon Fosse, Regie Andrea Ghetto. Der Platz vor einem alten, ziemlich verfallenen Haus. Die Wandfarbe ist verblasst. Einige Fenster sind gesprungen. Dennoch strahlt das Haus, es liegt allein, in einer flachen Bucht mit Blick auf die See, eine eigene, verwitterte Anmut aus. Ein Mann und eine Frau treten in die rechte Ecke des Hauses auf den Hof. Sie gehen vor dem Haus entlang. Sie halten einander bei den Händen und sehen das Haus an. Jetzt sind wir bald in unserem Haus. Unser Haus. Ein schönes, altes Haus. Weit weg von anderen Häusern und von anderen Leuten. Du und ich allein. Nicht nur allein, sondern allein zusammen. Sie blickt in sein Gesicht hoch. Unser Haus. In diesem Haus werden wir zusammen sein. Du und ich allein miteinander. Und niemand wird kommen. Sie bleiben stehen und sehen das Haus an. Jetzt sind wir bei unserem Haus angekommen. Das Haus ist ja doch hübsch. Jetzt sind wir bei unserem Haus angekommen. Bei unserem Haus, wo wir allein sein werden. Du und ich allein. Bei dem Haus, wo du und ich allein sein werden. Alleine miteinander. Unser Haus. Das Haus, das uns gehört. Das Haus, das uns gehört. Das Haus, zu dem niemand kommen wird. Jetzt sind wir bei unserem Haus angekommen. Das Haus, wo wir zusammen sein werden. Allein miteinander. Sie gehen weiter an dem Haus entlang. Aber es ist ein bisschen anders. Ich hatte ja nicht gedacht, dass es so sein würde. Denn da kommt noch wer. Es ist so einsam hier, dass da ganz sicher noch wer kommt. Den ganzen langen Weg hierher war ja kein Mensch zu sehen. Lange sind wir gefahren und haben keinen Menschen gesehen, nur die Straße. Und jetzt stehen wir vor diesem Haus und stell dir vor, wenn es dunkel wird. Und stell dir vor, wenn ein Gewitter kommt, wenn der Wind durch die Wände pfeift, wenn du das Meer tosen hörst, wenn die Wellen hochschlagen, wenn das Meer weiß und schwarz ist. Und stell dir vor, wie kalt es in dem Haus wird, wenn der Wind durch die Wände pfeift. Und stell dir vor, wie weit es bis zu anderen Leuten ist, wie dunkel es ist, wie still es sein wird. Und stell dir vor, wie der Wind bläst, wie die Wellen schlagen. Stell dir vor, wie das im Herbst wird, im Dunkeln, mit dem Regen und der Dunkelheit. Ein Meer, das weiß und schwarz ist. Und nur du und ich hier in diesem Haus und so weit, bis zu anderen Leuten. Ja, so weit bis zu anderen Leuten. Jetzt sind wir endlich allein. Aber wir sind nicht von allen fortgefahren. Es waren nicht alle. Nur ein paar Leute waren das. Er stellt sich vor sie und schaut sie an. Wir fahren von ihnen allen fort. Von allen anderen. Sie stellt sich vor ihn und schaut ihn an. Allen anderen. Fahren wir von allen anderen fort? Ja, von allen anderen. Aber kann man das? Werden nicht die anderen sowieso dort sein? Kann man von allen anderen fortfahren? Ist das nicht gefährlich? Aber wir wollen doch für uns sein. Es waren die anderen, alle anderen, die uns auseinandergerissen haben. Alle die anderen. Wir wollen doch nur miteinander zusammen sein. Allein. Irgendwo. Wir wollen doch nur irgendwo allein sein, wo wir wohnen können, wo du und ich allein zusammen sein können. Allein miteinander. Da wollten wir sein. Wir wollten doch nur allein beieinander sein. Allein miteinander. Aber können wir allein sein? Irgendwie ist doch wer hier. Hier ist wer. Da kommt noch wer. Hier sind nur wir. Er wendet sich ab, geht über den Hof, an der linken Ecke des Hauses vorbei, bleibt stehen und blickt zum Meer. Hier ist niemand. Und da? Er sticht mit dem Finger ein Loch in die Luft. Ist das Meer? Niemand kommt. Sie geht zu ihm, stellt sich neben ihn. Beide sehen zum Meer. Schau, wie schön das Meer ist. Das Haus ist alt und das Meer ist schön. Wir sind allein und da kommt niemand. Niemand kommt. Und unten das Meer ist so schön. Schau mal die Wellen. Schau, wie die Wellen über die runden Steine spülen. Unten am Ufer. Welle um Welle. Und dann das Meer draußen. Soweit das Auge reicht, ist nur das Meer zu sehen. Sonst nur ein paar Inseln. Weit draußen. Ein paar schwarze Inseln auf dem blauen und weißen Meer. Und da... Doch. Er sieht sie an. Sie schlägt die Augen nieder. Ja. Da kommt niemand. Ich spür's aber. Da kommt noch wer. Nein, wir sind allein. Wir kennen niemanden. Hier ist nur dieses Haus und dazu das Meer. Es gibt ja schon wen, der hier ist. Ja, hier ist wer. Da kommt noch wer. Ich weiß, dass da noch wer kommt. Nein, wir sind hier allein. Endlich sind wir allein. Jetzt sind wir allein. Zusammen beieinander. Wir konnten nicht da bleiben, wo wir waren. Wir haben weggemusst. Wir wollten ja woanders hinfahren. Dann eben hierher, zu diesem Haus. Und jetzt gehört das Haus uns. Jetzt werden wir in diesem Haus wohnen. Er sieht wieder auf das Haus. Wir haben beschlossen, hierher zu fahren. Das haben wir beschlossen und dann haben wir es gemacht. Und jetzt sind wir hier. Wir werden in diesem Haus wohnen. Wir haben das ja beschlossen, dass wir hierher fahren würden. In diesem Haus werden wir wohnen, haben wir gesagt. Jetzt sind wir hier. Jetzt werden wir in dem Haus wohnen. Er schaut wieder aufs Meer. Und da? Er deutet aufs Meer. Ist das Meer groß und schön? Sie schaut aufs Meer. Aber ich hatte nicht gedacht, dass es so sein würde, wenn wir hierher kommen. Nicht so, ja, wie soll ich sagen? Sie schaut zu Boden. Das Meer ist so groß. Ich hatte nicht gedacht, dass es so sein würde. Ich hatte mir es vollkommen anders vorgestellt. Aber wir haben es doch nicht geschafft, zu bleiben, wo die anderen sind. Haben es nicht geschafft, unter ihnen zu leben. Wir wollten nur zusammen sein, wollten nur allein zusammen sein. Wir wollten nicht sein, wo die anderen sind. Wir müssen doch wohnen, wo niemand sonst ist, wo nur wir sind. Wir wollten ja da wohnen, sind allein zusammen, weit weg, weit fort von all den anderen. Dort, weit weg, da wollten wir ja so gerne wohnen. Aber hier ist es irgendwie so einsam. Und so irgendwie, als wäre hier noch wer, ohne dass wer hier ist. Es ist einsam und nicht einsam zugleich. Es ist... So sind alte Häuser eben. Ja, vielleicht sind sie so. Er geht zu einer alten, morschen Bank, die an der Wand des Hauses steht, und setzt sich hin. Sie schaut ihm nach. Aber jetzt ist es hell. Stell dir vor, wenn es dunkel wird, im Herbst. Und wenn es Winter wird und wenn es dunkel und kalt ist. Und dann sind wir nicht allein. Denn da ist ja noch wer. Ich weiß, dass hier noch wer ist. Und da kommt noch wer. Ich weiß, dass noch wer kommt. Wir dürfen zusammen sein. Jetzt dürfen wir endlich zusammen sein. Allein beieinander. Nicht dort, wo die anderen sind, sondern zusammen. Allein beieinander. Jetzt werden wir allein beieinander sein. Allein miteinander. Allein. Hier werden keine anderen sein. Nur du und ich werden jetzt zusammen sein. Komm, jetzt. Und setz dich zu mir. Willst du dich nicht setzen? Sie nickt. Aber hier ist noch wer anderes. Da kommt noch wer. Wir werden nie allein sein dürfen miteinander. Dürfen nie beieinander sein. Komm schon. Setz dich hier. Wir sind gerade erst angekommen. Sie geht hin und setzt sich neben ihn. Aber Da kommt noch wer, das weiß ich. Ich spüre es, dass wer kommt. Da will uns wer nicht miteinander sein lassen. Da kommt noch wer. Niemand ist hier. Niemand kommt. Ich weiß, dass wer kommt. Nein. Nie lassen die uns miteinander sein. Denk jetzt nicht an sowas. Aber es kommt wer. Ich spüre das. Sie steht auf, stellt sich vor ihn, schaut auf ihn nieder. Da kommt noch wer. Aber wir sind doch hergefahren, damit wir allein sein können miteinander. Niemand soll kommen. Wir haben ja... Wer kommt da noch? Ich weiß nur, dass da noch wer kommt. Und du willst das auch, dass wer kommt. Du willst lieber mit anderen zusammen sein als mit mir. Du willst lieber mit anderen zusammen sein. Da kommt noch wer. Wenn wir reingehen, kommt wer und klopft an die Tür. Klopft und klopft an die Tür. Es kommt wer und klopft an die Tür. Kommt und klopft und klopft an die Tür. Und hört nicht auf, klopft immer weiter. Sofort, wenn wir im Haus sind, kommt wer. Nein. Kannst du dich nicht hinsetzen? Hier neben mir auf die Bank. Niemand kommt noch. Ich weiß, dass wer kommt. Ich spüre es genau. Es ist hier so einsam, dass noch wer kommt. Es kommt wer. Ich weiß, dass wer kommt. Nein, niemand kommt. Niemand kommt noch. Es kommt ja immer wer. Es kommt wer. Sie auch. Sie ist auch gekommen und hat sich hingesetzt, sitzt da, sieht dir in die Augen. Ich weiß das, da kommt wer. Und sie kommt, um da zu sitzen mit ihren Augen. Sie kommt, um da zu sitzen und dir fast unmerklich in die Augen zu schauen. Ich weiß das. Es kommt noch wer. Sie kommt noch. Und ich ertrage das nicht. Ich ertrage nicht, dass wer kommt. Und sie kommt. Kannst du dich nicht hinsetzen? Hier zu mir auf die Bank. Sie setzt dich hin. Er legt ihr den Arm um die Schultern. Niemand kommt. Sie nicht und auch sonst niemand. Jetzt sind wir allein. Jetzt sind wir zusammen miteinander. Allein. Zusammen beieinander. Sie lehnt ihren Kopf an seine Schulter. Jetzt sind hier nur noch du und ich. Ich und du. Ich und du. Aber ich kann nichts dafür. Ich spüre, dass da noch wer kommt. Oder ist es wer, der schon hier ist? Vielleicht ist wer im Haus? Und da? Hast du nicht gehört? Sie setzt sich aufrecht hin. Waren da nicht Schritte? Er schaut sie an und lauscht. Da war was. Waren das Schritte? Ich habe was gehört. Aha. Hast du das auch gehört? Aha. Du hast das auch gehört. Er sieht etwas ängstlich aus. Ja. Da ist wer. Da kommt wer. Ich glaube, ich habe Schritte gehört. Hörst du jetzt was? Aber eben war da was. Sie schaut sich um, sieht dann ihn an. Da war es wieder. Da kommt wer. Er geht zur linken Ecke des Hauses, schaut um die Ecke herum, dreht sich zur Bank um und schüttelt den Kopf. Niemand. Er schüttelt wieder den Kopf, schaut erneut um die Ecke, dann wieder zu ihr. Ich gehe mal ums Haus nachsehen. Sie nickt. Er verschwindet langsam um die Hausecke. Sie bleibt auf der Bank sitzen, schaut sich um. Dann steht sie auf, geht zur Ecke hin und blickt ihm nach. Nichts? Du siehst nichts? Nichts? Nein. Und dann sieht sie den Mann kommen. Sie schaut zu ihm hin, dann blickt sie zu Boden. Sieht wieder auf, nickt ihm zu. Der Mann nickt ebenfalls, kommt dann langsam am Haus entlang heran, während er sie unverwandt anschaut. Sie sieht ihm entgegen. Bist du, dass sie das Haus gekauft hat? Mhm. Sie sieht ihn an. Ich habe gehört, es hat wer das Haus gekauft. Bin nur gerade ein bisschen spazieren. Hat lang leer gestanden. Das Haus verfällt schon. Und auf einmal war da wer und wollte das Haus kaufen. Ich habe das Haus verkauft. Wollte nur mal sehen, wer es gekauft hat. Sie schaut zu Boden. Ich hab's geerbt. Meine Familie hat hier gewohnt. Aber vor ein paar Jahren ist Großmutter gestorben. Sie war die Letzte, die hier gewohnt hat. Liegt ja abseits. Und ist so alt. War ziemlich schwierig, das Haus loszuwerden. Aber dann hat's geklappt. Ich hatte nicht gedacht, dass ich wen finden würde. Also, du hast das Haus verkauft? Mhm. Hast du hier auch gewohnt? Nein, nur mein Vater. Vaters Eltern haben hier gewohnt. Er holt mit den Armen aus. In diesem Haus hier. Ist ein ziemlich altes Haus. Ja. Ich weiß nicht genau, wie alt das Haus genau ist, aber alt ist es. So viel steht fest. Ein altes, schönes Haus. Aber ich würde hier nicht selber wohnen wollen. Nicht? Nein. Das Haus ist zu alt. Und es war schwierig, es loszuwerden? Ja, das war schwierig. Sie geht zur Bank und setzt sich hin. Der Mann sieht ihr nach. Dann geht er ebenfalls zur Bank und nimmt Platz. Neben ihr. Sie sieht ihn an. Wohnst du hier in der Nähe? Ja, gar nicht so weit. Und jetzt wirst du hier wohnen. Mhm. Kann einsam sein hier. Mhm. Wohnen nicht so viele Leute hier in der Gegend. Fast niemand. Sind wenig Leute hier, ja? Fast niemand hier in der Gegend. Beide schauen vor sich hin. Er kommt zu der linken Ecke des Hauses, schaut um die Ecke. Genau als er das tut, blickt sie auf und sieht den Mann an. Er zieht sich zurück, lehnt sich direkt hinter der Ecke an die Wand. Er schaut zu Boden, lauscht nicht, hört aber, was die anderen sagen. Aber ich wohne hier jedenfalls. Ist gar nicht weit. Das ist jetzt ein bisschen... Ja? Ich wohne hier also in der Nähe. Vielleicht können wir uns ein bisschen Gesellschaft leisten. Sag das nicht. Hier sind nicht viele andere und ich bin kein übler Kerl, würde ich dir mal sagen. Sie schaut vor sich hin. Er, hinter der Ecke, wird unruhig, will hervorkommen, hält sich aber zurück. Nein, ich wollte also bloß mal nachsehen, ob jetzt wer hier ist. Ja. Der Mann schaut sie an. Sie blickt zu ihm auf. Ich wollte ja gern nachsehen, wer das Haus gekauft hat. Ja, kann ich verstehen. Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ich ein Haus verkaufe. Und jetzt habe ich Geld. Hast du, ja? Ja, jetzt habe ich reichlich Geld. Du wohnst also nicht weit von hier? Sie sieht dem Mann in die Augen. Nein, nicht weit. Willst du... Nein. Hinter der Ecke wird er immer unruhiger. Schubst sich dann gewissermaßen selber vor, kommt um die Ecke auf den Hofplatz, schaut zu den beiden auf der Bank. Er bleibt stehen, schaut zu Boden. Sie entdeckt ihn. Ihm ja das Haus gehört. Wir haben es ihm abgekauft. Der Mann steht auf, geht zu ihm hin. Er sagt, sein Großvater hat hier gewohnt. Oder war es... Ja, mein Großvater auch. Aber er ist gestorben. Vor vielen Jahren. Ich kann mich nicht an Großvater erinnern. Aber meine Großmutter hat hier gewohnt, bis vor ein paar Jahren. Da ist sie gestorben. Der Mann bleibt vor ihm stehen. Ich wollte nur guten Tag sagen. Er steht da und starrt zu Boden. Wir sind gerade angekommen. Da wollt ihr euch sicher ein bisschen ausruhen. Aber ich kann ja zurückkommen. Nachher. Da kann ich euch das Haus erklären. Wohnen hier noch andere? In der Nähe, meine ich? Nein, nicht richtig in der Nähe. Doch, warte mal. Ja, ich. Ich bin der Einzige. Sie blickt nieder. Der Mann geht auf den Hofplatz. Ich komme später nochmal wieder. Ich kann dich heute Abend auf ein Glas einladen. Schließlich habe ich jetzt Geld. Der Mann hebt die Hand, geht dann um die rechte Ecke des Hauses. Er geht zur Bank, setzt sich hin. Ganz auf der Seite. Mit so viel Abstand zu ihr wie möglich. Hast du ihn aufgefordert, sich hinzusetzen? Auf die Bank? Neben dich? Nein. Er hat sich also einfach so hingesetzt. Einfach so, ohne weiteres, hat er sich hingesetzt. Zu dir auf die Bank. Dann war das also ein heimlicher Wunsch, den du ausgesandt hast. Komm jetzt her und setz dich dicht neben mich. Das hast du also gesagt, ohne es zu sagen, wie es so deine Gewohnheit ist. Nein, hör auf, du machst mir Angst. Nein, du hast nichts gemacht. Hast ihm nicht einmal in die Augen gesehen. Hast du ihm die ganze Zeit in die Augen gesehen? Oder hattest du das nur sozusagen vor, gerade als ich gekommen bin? Nein, bitte, du machst mir Angst. Und wolltest du dich nicht nur, gerade als ich gekommen bin, an ihn lehnen? Ich hab mich nicht an ihn gelehnt. Ich hab's gesehen. Mit meinen eigenen Augen. Hab's doch gesehen. Ich hab's nicht getan. Hat er dir gefallen? Weder gefallen noch nicht gefallen. Er hat dir gefallen. Ja, er hat mir wohl gefallen, irgendwie. Er steht auf. Ich habe schon gesehen, wie du da gesessen hast, mit offenen Augen. Er muss gewartet haben, bis ich hinters Haus gegangen bin, damit er kommen konnte, hier vors Haus, um mit dir zu reden. Mit dir allein. Sie schüttelt verzweifelt den Kopf. Dass er zurückkommt. Der kommt jetzt andauernd. Er geht wieder zur Bank und setzt sich hin. Etwas näher zu ihr. Er wohnt hier allein. Scheiß eingeborener Typ. Der wird uns nie, dich und mich, zusammen sein lassen. Und ihm haben wir das Haus abgekauft. Scheiße. Und dass seine Verwandten da angeblich in dem Haus gewohnt haben, wo wir jetzt wohnen wollen. In dem Haus, wo wir jetzt wohnen müssen. Und du sitzt da und schaust ihm in die Augen. Immer ihm in die Augen. Press dich an ihn auf der Bank. Und der Typ kommt jetzt wieder. Der kommt wieder und immer wieder. Du hast ja gewusst, dass da wer kommen muss. Ich hab's auch gewusst irgendwie. Ich wollte es nur nicht wahrhaben. Und du hast es die ganze Zeit gewusst. Du hast gewollt, dass er kommt. Du behauptest nur, dass du nicht willst, dass wer kommt. Aber eigentlich willst du überhaupt nichts anderes. Beruhige dich jetzt. Hör jetzt auf, beruhige dich erstmal. Wir müssen reingehen und uns das Haus ansehen. Sollen wir nicht ins Haus reingehen? Es musste ja wer kommen. Sie geht hin und nimmt ihn beim Arm. Komm, wir gehen ins Haus rein. Ich will hier nicht wohnen. Ich will hier weg. Komm, lass uns reingehen. Was musstest du ihm in die Augen sehen? Er geht zur Bank und setzt sich hin, die Ellbogen auf den Knien. Er stützt das Gesicht in die Hände. Nein. Nein, nein. Sie geht hin und setzt sich neben ihn. Es wird alles gut. Komm. Ich hab dich so lieb. Er legt die Arme um sie, drückt sich an sie und schaut ihr in die Augen. Sie umarmt ihn auch, wiegt ihn behutsam. Ich und du. Ich und du. Ich und du. Immer muss wer kommen. Ruhig jetzt. Ich und du. Du weißt doch. Ja. Einfach ruhig sein. Und jetzt können wir in unser Haus reingehen. Wir gehen rein. Sie nehmen einander bei den Händen und gehen zur Eingangstür. Du hast doch den Schlüssel. Er bleibt stehen, fühlt in der Tasche nach, nickt. Er nimmt den Schlüssel aus der Tasche. Sie gehen zur Tür. Er schließt auf, öffnet die Tür. Sie geht hinein. Er folgt ihr. Schließt die Tür hinter sich. Man hört, dass er abschließt und an der Tür rüttelt, um zu prüfen, ob sie verriegelt ist. Sieh mal, der schöne große Küchentisch. Da können wir sitzen und essen. Einander direkt gegenüber können wir sitzen und essen. Sollen wir uns hinsetzen? So können wir jeden Morgen da sitzen. Denn jetzt gehört das Haus uns. Und hier werden nur wir beide sein, zusammen. Hier werden wir beide zusammen sein. Allein miteinander. Allein beieinander. Und keiner soll herkommen. Ja, nur wir zwei zusammen. Ich und du. Ich und du. Er steht auf, geht zum Küchenfenster an der Längswand. Es geht zum Vorplatz hinaus. Er schaut hinaus, zu allen Seiten. Siehst du was? Nein. Ich glaub nicht. Was? Glaubst du nicht? Nein, nichts. Schau mal, der alte Herd. Ich glaube, so einen alten Kühlschrank habe ich noch nie gesehen. Komisch, dass der noch funktioniert. Und diese Gardinen. Und dieser alte Geruch. Und hier wollen wir wohnen. Wir haben das Haus gekauft, all das hier gekauft. Und jetzt werden wir zusammen sein, allein miteinander. Und keiner soll hierher kommen. Wir werden zusammen sein, nur du und ich. Keiner wird kommen. Er sieht weiterhin aus dem Fenster. Jetzt ist er wieder da. Nein, du machst Witze. Er schaut angestrengt aus dem Fenster. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Er ist doch eben erst gegangen. Ja, aber ich bin so gut wie sicher, dass er das war eben, was ich gesehen habe. Draußen auf dem Hof, hinten bei... Das kann unmöglich er sein. Er schaut wieder aus dem Fenster. Aber ich glaube, das war er. Sie kommt zum Fenster, legt ihm die Arme um die Schultern, sieht hinaus. Ich habe was gesehen, das muss er gewesen sein. Soll ich rausgehen und nachsehen, ob er da ist? Nein. Willst du nur ihn treffen? Willst du nicht mit mir zusammen sein? Willst du nur ihn treffen? Red kein dummes Zeug, komm schon. Du weißt, dass es nicht so ist. Du kannst ja selber rausgehen. Oder sollen wir herumgehen und uns die alten Sachen ansehen hier in unserem Haus? Das könnten wir tun. Aber ich bin sicher, dass ich ihn gesehen habe. Psst. Er lauscht, schaut sie an. Hast du was gehört? Sie schüttelt den Kopf. Nichts. Psst. Wir machen nicht auf. Oh, oh. Wir lassen ihn einfach stehen. Mhm. Soll er doch dastehen und klopfen. Wir brauchen nicht aufzumachen. Schließlich gehört das Haus uns. Wir machen nur denen auf, wo wir es wollen. Er stützt die Ellbogen auf den Küchentisch, presst sich die Hände vor das Gesicht. Wir machen einfach nicht auf. Wir machen nur auf, wenn wir es wollen. Er nimmt die Hände von seinem Gesicht, legt sie auf den Tisch und sieht sie an. Nie dürfen wir zusammen sein. Und du hast gewusst, dass wer kommen würde. Müssen wir aufmachen? Dir wäre es am liebsten. Du willst ja so gerne. Wir brauchen nicht aufzumachen. Glaubst du, er ist gegangen? Kann sein. Vielleicht steht er auch einfach draußen und wartet ab auf dem Hof. Vielleicht steht er vor der Tür. Ich glaube, er ist weg. Und er kommt nicht wieder. Der kommt nicht wieder. Vielleicht erst in vielen Tagen. Und danach gar nicht mehr. Glaubst du? Hm. Komm, wir gehen ins Wohnzimmer. Jetzt ist er ja weg. Er hat an die Tür geklopft, aber wir haben ihm nicht aufgemacht. Und jetzt ist er gegangen. Er ist weg. Vielleicht ist er weg. Ich weiß, dass er weg ist. Und jetzt können wir ins Wohnzimmer gehen. Sie treten in eine altertümliche Wohnstube mit vergilbter Holztäfelung an den Wänden. Jetzt gehen wir herum und sehen uns alles an hier in der Stube. Aber er steht doch da, draußen vor der Tür. Steht da und wartet und bald klopft er wieder. Ich glaube, er ist weg. Soll er doch da stehen? Schließlich ist die Tür zu. Soll er da stehen? Hier ist es ziemlich hübsch. Ja, die Stube ist hübsch. Mit den ganzen Bildern an der Wand. Hier ist fast alles so, wie es sicher immer gewesen ist. Viele, viele Jahre lang. Das Bild da, an der Wand da, ist sicher sie gewesen, die hier als Letzte gewohnt hat, vor uns, Großmutter. Da, sie da. Sie da an der Wand, die junge Frau auf dem Bild da, Das muss sie sein. Großmutter damals, als sie jung war. War wohl eine schöne Frau. Und jetzt steht er sicher vor der Tür. Gleich klopft er. Und warum hast du nicht früher gesagt, dass da bestimmt noch wer kommt? Soll er doch da stehen. Du findest sicher auch ihn schön. Wahrscheinlich sieht er seiner Großmutter ähnlich. So ähnlich sieht er ihr auch wieder nicht. Wahrscheinlich. Du weißt sicher noch sehr gut, wie er aussieht. Ich glaube, er sieht ihr vielleicht ein bisschen ähnlich. Der Großmutter. Damals, als sie jung war. Und jetzt geht er auf dem Hof herum. Was meinst du? Sieht er ihr ähnlich? Ich weiß nicht. Du hast dir sein Gesicht doch so genau angesehen. Da, das Hochzeitsbild, da. Das muss das Hochzeitsbild sein. Und der Mann hat auch gut ausgesehen. Sie haben beide gut ausgesehen. Ein hübsches Paar. Und haben gewartet. Ich finde, er sieht beiden ein bisschen ähnlich. Großmutter und Großvater. Aber beide sind ja jünger auf diesem Bild. Ja, sie sind ziemlich jung. Vielleicht nicht älter als 20. Sie vielleicht noch jünger. Ist bei denen anders als bei uns. So alt bist du auch wieder nicht. Aber so jung auch nicht mehr. Sie legt ihm den Arm um den Rücken, schmiegt sich an seine Seite und schaut zu ihm hinauf. Aber ich bin so froh, dass wir einander begegnet sind. Es hat so lange gedauert, bis ich wen getroffen habe, bei dem ich ausruhen konnte. Beieinander ausruhen. Allein miteinander. Beieinander. Das ist ja genau das. Das ist ja genau, was wir wollen. Wir wollen ausruhen beieinander. Und wir ruhen uns aus. Beieinander. Hier ist ein Bild von ihm. Mit Anzug und Schlips. Komisch, dass er solche Bilder nicht abnimmt. Ganz von selber. Jedenfalls bevor er das Haus verkauft hat. Stimmt, das ist ziemlich komisch. Und hier ist die Kammer, in der sie... wo die Alte geschlafen hat. Es riecht so alt. Riecht nach alter Pisse. Muffig und dreckig. Die Farbe blättert ab. Das Bett ist nicht gemacht. Und unter dem Bett steht ein Nachttopf, halb voll mit alter, abgestandener Pisse. Also wirklich. Sie schaut immer noch das Bild an. Also sowas. Ein Pott halb voll mit alter Pisse unter dem Bett. Wirklich. Ein Pott halb voll mit alter Pisse? Wir müssen zusehen, dass wir das ausleeren. Es ist so viel zu tun hier in diesem Haus. Wahrscheinlich hätten wir dieses Haus nie kaufen sollen. Das ist aber nicht sicher. Sie schaut von dem Bild weg auf ihn, dann wieder auf das Bild. Ein Pott mit alter Pisse unter dem Bett? Er legt sich auf das Sofa und schaut in die Luft. Meine Güte, tatsächlich. Nein, also wirklich. Und es riecht dermaßen muffig und das Bett ist unordentlich, als wäre es nicht wieder gemacht worden, seit sie darin geschlafen hat. Sie ist sicher darin gestorben, in dem Bett, in diesem Laken. Glaubst du? Du hast ja gewusst, dass wir kommen würden. Hast es ja gewusst. Und da haben wir das Meer. Nichts als das Meer. Und kein Mensch ist hier. Ich kann nur das Meer sehen. Sonst nichts. Siehst du niemanden? Nur das Meer. Nur das Meer. Aha. Das ist gut so. Wenn man nichts sieht als das Meer, da kann man sich sicher fühlen. Du und ich. Und da draußen das Meer. So soll es sein. Du und ich und das Meer. Sonst soll niemand hier sein. Nur du. Und ich. Und das Meer. Niemand sonst. Aber das Meer ist zu groß. Und kein Mensch ist zu sehen. Kein Haus, nur das Meer. Sei nicht traurig. Ich komm dich trösten. Nur ich und du und außerdem das Meer. Ich und du und das Meer. Du musst nicht traurig sein. Ich pass auf dich auf. Du musst keine Angst haben. Was sehen, es wird wunderbar. Nichts Schlechtes wird geschehen. Ich und du, wir werden zusammen sein. Jetzt werden wir zusammen sein. Die ganze Zeit. Ich und du, wir werden zusammen sein. Kein anderer wird hier sein. Nur ich und du. Und das Haus ist alt und schön. Und wir sind weggefahren von allen anderen. Und jetzt werden wir zusammen sein. Wir werden schon allein zusammen sein. Ich und du. Allein, zusammen. Wir ruhen uns beieinander aus. Jetzt sind wir zusammen. Nur ich und du. Ich und du allein miteinander. Hörst du das? Ich höre was draußen. Er ist da draußen. Er ist da, vor dem Fenster. Ich höre nichts. Ich höre nur dein Herz. Es schlägt. Ich höre, dass du Angst hast. Ich höre ganz deutlich Schritte. Ich höre, dass er draußen ist. Er ist nicht weggegangen. Nein. Er ist da draußen und schleicht um das Haus. Sicher ist er da draußen. Dann ist er eben nicht weggegangen. Und jetzt geht er um das Haus herum. Das braucht doch nicht schlimm zu sein. Das macht nichts. Zu viel, wenn er da draußen ist, wenn er ums Haus geht. Das ist schon nicht schlimm. Denn jetzt sind wir, ich und du, allein miteinander. Jetzt sind wir zusammen. Allein miteinander. Er geht immer wieder um das Haus rum. Ich höre doch, wie er geht. Und bald bleibt er im Hof stehen. Der geht nicht, der kommt sicher, immer wieder. Kommt der sicher? Wird er immer wieder kommen? Der kommt nie wieder. Wie kannst du sowas sagen? Er hat gesagt, er geht, aber er ist nicht gegangen. Ist einfach hier geblieben. Der kommt immer wieder. Aber das geht doch nicht. Er hat doch gesagt, er lässt uns allein, dass wir uns umsehen können. Er wollte gehen und erst später wiederkommen. Wir sollten uns doch ausruhen. Aber jetzt ist er zurückgekommen. Aber die Tür ist ja abgeschlossen. Bist du sicher, dass wer da draußen ist? Vor dem Haus? Ich kann ja rausgehen und nachsehen. Er steht auf dem Hof. Ich habe ihn gesehen, vom Küchenfenster aus. Er hat aber gesagt, dass er geht. Bist du sicher, dass er da ist? Jetzt ist er wieder da. Und du hast sofort, gleich, als wir angekommen sind, einen neuen Freund gefunden. Das hast du geschafft. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, wie du ihm in die Augen geschaut hast, als du gedacht hast, ich seh's nicht. Da hast du ihm in die Augen geschaut. Ich hab's ja gehört, dass du ihn gefragt hast, ob er weit von hier wohnt. Ich hab's gehört. Wo ist er? Ich hab ihn gesehen. Er hat draußen auf dem Hof gestanden. Lass ihn nur stehen. Er kann ja wohl einfach da stehen. Soll er doch da stehen. Du warst es, die gesagt hat, er soll wieder zu uns kommen. Nein, er hat selber gesagt, dass er kommen will. Ich habe nichts gesagt. Er hat selbst gesagt, dass er zurückkommen will. Später, hat er gesagt. Und jetzt ist er schon wieder hier. Ich kann ihn einfach nicht sehen. Ich gehe in die Kammer. Ich bring's nicht über mich, ihn zu sehen. Wenn jemand aufmacht, musst du das tun. Bist du sicher? Bist du sicher, dass wir aufmachen sollen und dass ich das tun soll? Ich kann das nicht. Ich kann jetzt keinen Menschen sehen. Ich halte es nicht aus, dass wer kommt. Aber wir müssen wohl aufmachen. Mach du auf. Soll ich aufmachen? Ja, natürlich muss wer aufmachen. Also geh du. Mach auf. Ich schaff das nicht. Ich halte es nicht aus, ihn zu sehen. Ich hatte ja gewusst, dass er kommen würde. Müssen wir aufmachen? Findest du wirklich, dass wir aufmachen müssen? Müssen wir aufmachen? Er hört ja nicht auf zu klopfen. Dann müssen wir wohl aufmachen. Und ich muss das tun. Es klopft wieder. Sie geht in die Küche, lässt die Tür hinter sich offen stehen. Er geht in die Kammer, schließt die Tür, öffnet sie wieder, geht wieder ins Wohnzimmer hinein. Er legt sich aufs Sofa, das Gesicht zur Wand, die Hände im Nacken gefaltet, die Kniespitz angewinkelt. Sie hält dem Mann die Küchentür auf. Der Mann steht im Flur und schaut hinein. Ich habe mir gedacht, ich könnte euch das Haus ja auch genauso gut gleich erklären. Jetzt gleich. Und ich habe was mitgebracht. Du weißt ja, ich habe jetzt Geld. Nie zuvor habe ich so viel Geld gehabt. Ja, jetzt habe ich Geld und das verdanke ich dir. Du weißt ja, ich kenne mich hier in diesem Haus aus, so gut wie in meiner Westentasche. Jede Ecke und jeden Winkel. Sie stellt sich vor das Küchenfenster, schiebt den rechten Fuß vor, sodass ihre Hüfte leicht zu ihm vorragt. Sie schaut aus dem Fenster, der Mann auf ihre Hüfte. Du weißt, ich bin viel in diesem Haus gewesen. Als ich klein war, ziemlich oft bin ich hier gewesen. Hast du vielleicht ein Glas für mich? Sie sieht ihn an. Ich weiß nicht, wo die Gläser stehen. Wo? In dem Schrank da. Ja, ich habe das Haus gleich mit allem drum und dran verkauft. Ich habe nicht gewusst, was ich damit anfangen sollte. Egal. Ihr hätte es wohl nicht gefallen, meiner alten Großmutter. Aber so ist nun einmal dieses Leben. Man sammelt Zeug, dann stirbt man und andere haben ihr eigenes Zeug. Für die sind die Sachen fast wertlos. So ist das nun mal Leben. Ein Glas? Und eins für dich. Du willst doch auch was trinken, oder? Mm-mm. Ach, du willst nichts trinken? Nichts trinken? Der Mann schaut sie an. Nichts für dich? Sie schaut ihn an und schüttelt den Kopf. Mm-mm. Er schaut sie an. Du musst dich hinsetzen. Kannst du dich nicht hinsetzen und ein bisschen mit mir reden? Das Bier hinterlässt einen Schaumrand über seiner Lippe. Ach. Er sieht sie immer noch an. Willst du nichts? Willst du dich nicht hinsetzen? Ja, hier hat Großmutter gesessen. Jeden einzelnen Morgen. Es gab nicht viele Tage, wo sie nicht in diesem Haus hier gewesen ist. Und fast immer ist sie allein gewesen. Und jetzt ist sie fort. Ja, ja. Er schaut auf ihre Hüfte. Sie schaut aus dem Fenster. Sie ist allein gewesen. In diesem Haus, Großmutter. Viele, viele Jahre. Ist lang her. Großvater ist gestorben. Sie muss ziemlich einsam gewesen sein. Aber geklagt hat sie nie. Nein. Einsam muss es gewesen sein. Dicht bevölkert ist es hier ja nicht gerade. Wo hast du deinen Mann gelassen? Sie sieht ihn an. Wo ich meinen Mann gelassen habe? Setz dich jetzt hin, nimm dein Glas, sprich ein bisschen mit mir. Er stellt die Bierflasche vor sie. Sie schüttelt den Kopf. Er versinkt in Gedanken. Klar. Großmutter. Sie war gut. Ist immer gut zu mir gewesen. Großmutter. Naja. Ihr habt das Haus billig bekommen. Wirklich billig. Alles, was sie im Leben besessen hat, ist dieses Haus und die Sachen darin. Und ich habe das Haus geerbt. Ihr verdankt mir wirklich viel. Oder vielleicht habt ihr zu viel für das Haus bezahlt? Es liegt ja ziemlich abseits und verfallen ist das Haus auch. Vielleicht habt ihr viel zu viel bezahlt. Nein. Nein, du hast das Haus wohl billig bekommen. Zu billig. Bedanken hättest du dich sollen bei mir. Ich sag dir es, bedanken hättest du dich sollen bei mir. Willst du nicht ein bisschen hier sitzen und mit mir reden? Nur ein bisschen? Sie steht am Küchentisch und schaut auf ihn hinab. Jetzt nicht? Vielleicht ein andermal? Vielleicht treffen wir uns ja mal irgendwo. Ich wohne da in der Nähe. Wir können uns gut mal treffen. Oder wir treffen uns sowieso. Hier sind nicht so viele andere, die man treffen kann. Aber mich kannst du treffen. Wenn du also mal Gesellschaft suchst. Wenn du also mal Gesellschaft suchst, dann komm einfach rüber. Komm wann immer du willst zu mir nach Haus. Anrufen kannst du auch. Hier im Haus ist nämlich ein Telefon. Und ich habe auch eins. Hier. Er zieht Zettel und Kugelschreiber aus der Jackentasche. Hier, ich schreibe dir die Nummer auf. Dann kannst du anrufen. Ruf einfach an, egal wie spät es ist. Er schaut sie an, reicht ihr den Zettel. Sie nimmt ein Portemonnaie aus ihrer Jackentasche, steckt den Zettel hinein. Der Mann lächelt sie an, nickt ihr zu. Ja, ruf einfach an. Jetzt hast du die Nummer. Gut verwahrt, wo sie jetzt ist. Er lächelt ihr zu. Sie geht wieder zum Fenster, stützt sich auf das Fensterbrett und schaut hinaus. Ja, du kannst einfach anrufen. Wann immer du willst, kannst du anrufen. Ich will dir mal sagen, ich bin gar kein übler Kerl. Er steht auf, stellt sich neben sie, die immer noch aus dem Fenster schaut. Immer starr geradeaus. Aus dem Fenster. Nein, ich wollte nur mal reinschauen. Ihr habt wahrscheinlich viel zu tun. Ich kann ja später noch mal vorbeikommen. Oder ein andermal. Und du kannst anrufen. Jetzt hast du meine Nummer. Du rufst schon noch an. Er geht zur Tür. Sie dreht sich um, sieht ihm nach. Er dreht sich zu ihr um. Dann gehe ich mal und komme ein andermal wieder. Mhm. Er liegt auf dem Sofa, immer noch in derselben Stellung. Sie setzt sich auf den Rand des Sofas. Er rührt sich nicht. Jetzt ist er gegangen. Hörst du nicht? Jetzt ist er gegangen. Hast du geschlafen? Sie legt ihm die Hand auf die Schulter und schüttelt ihn etwas. Er ist gegangen. Er ist weg jetzt. Er sieht sie an. Was ist mit dir? Er schaut wieder zur Wand. Was ist mit dir? Jetzt ist er gegangen. Du und ich, wir sind allein jetzt. Sag doch was. Was ist mit dir? Sie beugt sich über ihn und umarmt ihn. Was ist denn mit dir? Mein Lieber, was hast du? Er spricht zur Wand. Bist du zufrieden? Jetzt? Bist du zufrieden? Was meinst du? Ich krieg so Angst. Hast du bekommen, was du wolltest? Jetzt? Du bist geschickt. Wirklich geschickt bist du. Natürlich ist es hier viel zu abgelegen und einsam. Ist mir schon klar. Ich begreife es. Sei nicht so. Du machst mir Angst. Ich begreife es. Nur allzu gut. Was denn? War das nötig? Was? Wann sollst du ihn anrufen? Ich soll ihn nicht anrufen. Warum hast du dann seine Telefonnummer genommen? Musste ich ja wohl. Was hätte ich tun sollen? Er hat sie mir gegeben. Aha. Und du hast sie gern genommen. Das ist mir schon klar. Wie meinst du das? Warum hast du den Zettel mit der Nummer in dein Portemonnaie gesteckt? Habe ich nicht. Ach nein. Wie kannst du wissen, dass ich das gemacht habe? So was weiß ich eben. Ich kann es an deiner Stimme hören. So was weiß ich. Sie geht in die Küche hinaus, lässt die Tür hinter sich offen. Ich habe ja gewusst, dass wer kommen würde. Er steht auf, geht ans Fenster. Schaut aufs Meer hinaus. Da unten haben wir das Meer. Mit all seinen Wellen. Das Meer ist weiß und schwarz. Mit all seinen Wellen. Mit seinen weichen, schwarzen Tiefen. Wir wollten doch nur zusammen sein. Er kommt aus der Haustür, geht zur rechten Ecke des Gebäudes, hält nach ihr Ausschau. Geht zur linken Ecke, tut das Gleiche. Geht im Hof auf und ab. Nein, sie ruft nicht an. Sie kommen sicher bald zurück. Und dann sind wir allein. Allein miteinander. Allein sein beieinander. Allein miteinander. Allein beieinander. Sie kommt um die linke Hausecke, schaut ihn sanft an. Er sieht sie an, schaut dann nieder. Sie setzt sich neben ihn auf die Bank. Da kommt noch wer, von Jun Fosse, aus dem Norwegischen von Hinrich Schmidt-Henkel. Es sprachen er, André Jung, sie, Judith Engel, der Mann, Andreas Pietschmann, Regieanweisung, Walter Renneisen. Ton und Technik, Helmut Schick und Ursula Potyra. Regieassistenz, Sajoscha Wiemer. Regie, Andrea Ghetto. Produktion, Hessischer Rundfunk 2004. Redaktion und Dramaturgie, Peter Liermann.